Kapitel 36. Kim macht den Safe wieder zu. Sie sagt: Ich muss 2 Stunden arbeiten. Ich muss die Bücher kontrollieren. Du kannst so lange am Computer surfen. Die grünen Augen sehen auf David. Wenn du willst. Gerne, sagt David. Super, sagt Kim. Und nachher gehen wir noch in einen Club. Kapitel 37. Kim arbeitet. David sitzt am Computer. Nach 2 Stunden ruft Kim: Fertig. David macht den Computer aus. Kim macht das Licht aus und gibt einen Code ein. Dann gehen David und Kim zum Auto. Kapitel 38. Es ist 2 Uhr in der Nacht. Die Stadt ist total still. Es ist kalt. 2 Grad. Kim sagt: Die kalten Temperaturen sind wunderbar. Man kann so gut denken. Ich hasse den Sommer. Im Auto macht Kim wieder Musik an. Die Musik ist von Marilyn Manson. Dann fährt sie los. Kapitel 39. Kim fährt in eine dunkle Straße. Sie parkt das Auto vor einem alten Haus. Kein Licht ist zu sehen. Die Fenster sind kaputt. David und Kim steigen aus. Kim sagt: Ich liebe den November. Die Nächte sind wunderbar lang. Kapitel 40. David und Kim gehen zu dem alten Haus. David fragt: Hier ist ein Club? Ich dachte, ich kenne alle Clubs in Dresden. Kim antwortet: Es ist ein spezieller Club. Er heißt Slaughterhouse 5. Da ist eine Tür. Kim macht die Tür auf. Hinter der Tür ist es total dunkel. Kim nimmt David an der Hand. Sie gehen in das dunkle Haus. Dann macht Kim die Tür wieder zu. Automatisch geht ein Licht an. David denkt: Tür auf, Licht aus. Tür zu, Licht an. Das ist clever. Nur wer den Club kennt, findet ihn.